Hi, mein Name ist Jonathan Rebes und ich bin ein ziemlicher Philosophie-Anfänger. Vielleicht so wie ihr. Aber genau wie ihr hab auch ich großes Glück, denn mein Bruder Micha, der ist das nicht. Jeden Monat bringt Micha uns eine neue philosophische Theorie näher. Wer ist dieser Kant? Wovon redet Judith Butler oder was ist eigentlich Liebe? All das musst du nicht extra studieren. Für das zumindest Wichtigste reicht manchmal auch ein einziger Podcast. Heute soll es um Freundschaft gehen und um den Philosophen Martin Heidegger. Der hat nämlich zu ganz vielen etwas geschrieben, aber auch versucht, Freundschaft zu beschreiben. Und zwar sehr fundamental. Ihr lernt hier etwas über Begriffe wie Sein, Dasein, das Seiende, Miteinandersein und ihr lernt ganz viel über Freundschaft. Kapitel 1: Philosophie und Freundschaft. Hallo Jona. Hi Micha, na? Heute geht es um Philosophie tatsächlich und um Freundschaft. Und ich habe die Frage mitgebracht, was ist Freundschaft? Aus dem Grund, weil ich das irgendwie eine spannende Frage finde, insofern, weil wir uns, im besten Fall haben wir Freunde, Freundinnen sind sozial angebunden. Ja. Es ist etwas aus dem Alltag heraus. Und seid ein World of Warcraft-Clan? Ja, ja, das sind ja viele. Natürlich. Okay, gut, dann. Mhm. Und gleichzeitig ist es ein Thema, was im Alltag stattfindet, aber doch auch einen philosophischen Gehalt hat, der ja eine gewisse Herausforderung vielleicht heute sogar mitbringt, weil ich den Philosophen Martin Heidegger quasi als Unterstützung dabei habe. Ja, okay. Bevor wir da aber so richtig eintauchen, wollte ich dich fragen, was ist denn Freundschaft für dich? Für mich? Ja. Oder philosophisch, du bist ja geschult. Ja, erstmal kein, also ist jetzt erstmal so ein ganz praktisches Thema irgendwie, so klingt es zumindest erstmal, ne? So Freundschaft irgendwie, es ist jetzt nicht Metaphysik oder Ontologie oder was auch immer sowas, ne? Das ist nicht, sondern jetzt erstmal Freundschaft und philosophischer Blick darauf. Okay, interessant, ich bin sehr gespannt, weil ich habe auch, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was du vorbereitet hast. Mein Freundeskreis hält sich sehr in Grenzen. Das stimmt. Aber es ist überhaupt gar nicht negativ gemeint. So. Gut, die einen sagen so, vielleicht die anderen so. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich hätte auch gar nicht Zeit für so super viele Freunde. Ich habe so eine Handvoll und das reicht mir dann, glaube ich, tatsächlich auch. Und ja, das sind für mich Menschen, in aller Regel Menschen. Man kann bestimmt auch Freundschaften zu Tieren entwickeln, aber ich würde jetzt erstmal sagen, Menschen, mit denen ich eine gewisse, sehr sympathische Beziehung habe, die ich in meiner Freizeit auslebe. So kann man es vielleicht mal als irgendwie Definition gerade random in meinem Kopf. Also Menschen, zu denen du in einer sympathischen Beziehung stehst. Genau, ja. Okay. Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, oder? So. Ja, wenn das ist erstmal nicht ganz schlecht in meinem Kopf. Wenn das deine Definition von Freundschaft ist, also Freundschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man sympathisch zu einem anderen in Beziehung steht. Ja, also ich kann jetzt auch eine ganze, ne, das ist jetzt erstmal so, wo ich dachte, okay, ich will dir jetzt so eine wissenschaftliche Definition geben und das ist bei der Art von wissenschaftlicher Definition. Ich kann aber natürlich auch sagen, ja, man trifft sich dann im Café, man ist irgendwie, man hat so eine Wellenlänge, auf der man ist, man schmeißt sich Gags hin und her, ist einfach nett auch zueinander, ne, Sympathien, verbringt gerne Zeit miteinander, albert rum, ist auch in schwierigen Zeiten, sind dann gute Freunde, da kann man ja auch nochmal unterscheiden zwischen mittelmäßigen Freunden, durch guten, besten Freunden, BFFs, dass man auch in schwierigen Zeiten füreinander da ist, ja, also kann man jetzt 1000 Attribute vermutlich noch nennen, so, aber das ist so mein okay. Gefühl von, ja. Von Freundschaft, ja. Also etwas Lohnenswertes scheinbar. Etwas, was der Mensch auch braucht, scheinbar. Ja, doch, schon ziemlich viel. Ich merke das auch immer wieder, weil ich verbringe auch viel, auch jetzt, wenn man auch im Homeoffice ist oder sowas, dann auch viel Zeit zu Hause. Und wenn ich mich dann mal wieder mit Freunden treffe, merke ich auch teilweise richtig, ah, okay, das war jetzt gerade auch richtig gut. Also es hat mir richtig gut getan, auch irgendwie psychisch, einfach mal mit Leuten richtig in Kontakt zu kommen, nicht nur die ganze Zeit auf irgendeinen Bildschirm zu gucken. Also das gibt einen richtig viel. Ja, das heißt, es hat auf der einen Seite scheint es so zu sein, anhand deiner Definition, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass das sogar noch einen Einfluss auf deine Psychohygiene hat. Es tut dir irgendwie gut. Warum genau und wie, müsste man vielleicht prüfen, aber es hat irgendwas damit zu tun, dass man sympathisch auf den anderen reagiert und seine Wirklichkeit den anderen vielleicht auch teilt, mit denen teilt. Ja, klar, auch. Mhm. Und ja, das sind auf jeden Fall schon mal Attribute, hast du gerade gesagt, eine Form, eine Definition, die wir vielleicht schon mal mitnehmen können für den heutigen Podcast. Zunächst einmal würde ich jetzt das Thema aufgreifen und schauen, ganz im Allgemeinen, was hat eigentlich die Philosophie der letzten, nehmen wir mal nur heute 2000 Jahre, was hat die da so ein bisschen zu gesagt, um dann konkreter werden zu können, was das Thema Freundschaft betrifft. Den Aristoteles, den kennen wir ja schon so ein bisschen. Schon mal gehört den Namen, ja. Philosoph, schon lange tot, Antike. Und der hat so etwas gesagt, dass Freundschaft ist ein Bestandteil eines erfüllten Lebens. Also wir brauchen für ein erfülltes Leben Freundschaft. Freundschaft ist eine Beziehung zwischen Gleichgesinnte, so sagt er. Du hast gerade gesagt, auf einer Wellenlänge. Auf einer Wellenlänge, ja. Mhm. Zwischen Gleichgesinnte, die sich wertschätzen, vertrauen. Das hast du eben gerade nicht ausgesprochen direkt, aber du hattest ein bisschen so ein paar Beispiele. Ja, so in wichtigen Situationen auch beieinander sein. Genau. Vertrauen natürlich wichtig. Mhm. Und gemeinsam Freude erleben können. Hast du gesagt, gemeinsam lachen können, beziehungsweise irgendwie Gags machen, hast du gesagt. Ja, ich habe es eigentlich ziemlich gut getroffen. Genau, du hast eigentlich genau die Sachen, nicht mehr, aber auch nicht weniger, gesagt, die auch Aristoteles, der ja zu sehr, sehr, sehr, sehr vielen etwas gesagt hat. Nämlich, dass Freundschaft, wie gesagt, etwas mit Wertschätzung von Gleichgesinnten zu tun hat, die in einer Beziehung zueinander stehen, wo es um Vertrauen und auch Freude geht. Krass, ich habe es überraschend gut getroffen. Ja. Nicht abgesprochen. Nee. Komplett improvisiert hier, aber ja, okay. Das stimmt. Der Kant, jetzt springen wir mal so ein bisschen, wir springen jetzt mal so ein bisschen von so ein paar Definitionen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, was kann Freundschaft sein? Ist Aristoteles war doch vor Christus. Ja. Also vor 2000 Jahren. Ja. Hast du schon aufs Glatteis geführt, ich mein, direkt. Ach so, ja, okay. Ja. Ja, ja. Also nicht nur 2000 Jahre zurück, sondern 2000. Ja, dass man von Jesus zählt. Muss hier, ist ein wissenschaftlicher Podcast auch. Dann müssen wir korrekt sein, auch in den Zahlen, auch in den Jahreszahlen. Ja. Wann ist er gestorben? Ja. Um drei. Vor Christus. Ja, der ist um drei ist er gestorben. um 3 Uhr. der ist auf jeden Fall tot, so, das kann man sagen. Ja, Aristoteles. Toteles. Kant hingegen sagt, Freundschaft ist ein Bestandteil oder, also Freundschaft hat eine Wichtigkeit, wenn es darum geht, sich die moralische Entwicklung eines Menschen anzugucken, beziehungsweise sich moralisch entwickeln zu können. Also eröffnet die Perspektive, wir gehen jetzt nicht auf die ganzen Sachen einzeln ein. Für euch ist es auch gar nicht wichtig, da draußen jetzt Aristoteles, Kant oder wen auch immer in seiner Vielfalt einsortieren zu können, exakt, genau, gerade. Sondern es geht jetzt erstmal darum zu gucken, okay, das ist ein Gedanke, der mit Freundschaft zu tun hat, das ist ein Gedanke, der mit Freundschaft zu tun hat und wir führen das jetzt, oder ich helfe euch dabei, so ein bisschen das nachher zusammenzuführen. Und am Ende wissen wir mehr über Freundschaft. Sind wir Freunde. Sind wir Freunde. Ja. Und schätzen Freunde vielleicht mehr. Genau, und Kant hat jetzt die Perspektive von so einer Individualität auf so eine gesellschaftliche Ebene gehoben. Also wir haben bei Aristoteles eher, da ging es gar nicht so viel um Gesellschaft, sondern um die Beziehung zwischeneinander. Erst einmal, ich lasse das mal so stehen, da könnte man jetzt auch wieder noch mal drauf enger hineingehen, drauf eingehen. Genau. Aber Kant öffnet grundsätzlich in seiner gesamten Philosophie die Perspektive, dass er sagt, okay, es geht irgendwie auch um Moral. So. Und Freundschaften haben eine Wichtigkeit, wenn es darum geht, sich moralisch entwickeln zu können. Das hat etwas mit auch mit Einfühlsam, mit Mitgefühl, aber auch mit seinem, jetzt wird es dann schwieriger, mit seinem kategorischen Imperativ zu tun. Das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, sondern was für uns heute wichtig ist, dass Freundschaft uns schult, moralisch zu handeln. Also zu handeln, wie wir handeln vielleicht auch sollen, wie es vielleicht auch was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Das ist dann doch nochmal etwas anderes als das, was du oder auch Aristoteles gerade gesagt haben. Das stimmt. Das habe ich jetzt erstmal nicht so so erwähnt. Es ist auch jetzt schon so, wie so ein bisschen ernster dann wieder direkt. Ne? Ich habe ja vorhin ja, so, das passt okay, zu es Kant. Ist so ein bisschen locker ja. und irgendwie cool, man findet sich sympathisch. Aber klar, natürlich, man lernt auch was über Moral, so im Sinne von auch, okay, was man nicht will, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. In diesem Sinne natürlich irgendwie direkt. Ne? Das nehme ich ja viel stärker wahr, wenn ich jetzt mit einer Person befreundet bin. Dann merke ich das ja viel mehr, weil ich habe ja viel mehr eine Connection zu der Person. Wenn ich dann merke, okay, der geht's irgendwie schlecht oder ich habe dir gerade etwas Böses getan, merke ich ja viel mehr, ah, okay, das war jetzt gerade doof, als wenn das einfach eine fremde Person ist. Genau. Dann kann ich mich vielleicht viel mehr von abgrenzen und einfach sagen, ja gut, ist auch egal oder was auch immer. Ne? Genau, und dann ist diese, du hast ja gerade diese christliche goldene Regel quasi zitiert, die ist dann da schon mal auch ein wichtiger Hinweis. Mhm. Jetzt springen wir noch mal so ein bisschen zu Nietzsche. Nietzsche, auch ein Philosoph, ja. Der hat gesagt, Freundschaft ist eine Möglichkeit, sich selbst zu überwinden und neue Werte zu schaffen. Das versteht man relativ schnell, wenn man die Episode zu Nietzsche noch im Kopf hat. Was aber jetzt für mich entscheidend da ist, ich weiß nicht, was du daraus sofort ziehst, aber das Freundschaft ist also quasi eine Möglichkeit, sich selbst zu überwinden, also sich selbst zu hinterfragen, in den Diskurs zu gehen, ein Gegenüber zu haben und sich auszutauschen, auch Sachen mal, auch Meinungen und Perspektiven auszuhalten und gleichzeitig quasi dialektisch fast schon etwas Neues zu formen, was nämlich dann Werte sind. Werte als Orientierung für dich und deine Menschlichkeit, die dann, weiß nicht, dein Handeln ableiten. Ne? Man spricht ja immer von Werten und Normen. Ja. Die Normen orientieren sich an die Werte. Mir fast gerade schon wieder zu kompliziert, aber ja, das, was ich jetzt da mitgenommen habe, wenn ich mal so Begriffe wie Werte, Norm, Dialektik einfach mal außer Acht lasse, gerade eben, dass man natürlich, ne, wenn es wirklich gute Freundschaften sind, dann halten sie auch sowas aus. Ne? Da kann man auch wirklich diskutieren mit jemandem. So. Ja, und man entwickelt sich, ne? Man überwindet sich selbst. Ja, hast du da ein Beispiel? Also mir würden gerade so, jetzt erstmal direkt an so politische Beispiele gedacht. Ja, genau, ne? Das ist vielleicht das Einfachste. Also, ja, ne, wenn wir uns jetzt hier beide unterhalten über, ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwie SPDler wäre und du meinetwegen bist eher so auf der CDU-Richtung oder was auch immer, nicht, das wäre, mein Gott, Micha guckt schon ganz große Augen, dann kann man natürlich trotzdem darüber reden und sich einfach miteinander austauschen und wir beide würden vielleicht irgendwie vorankommen in unserem Denken, einfach dadurch, dass sich so zwei konträre Meinungen aneinander reiben. Aber trotzdem wären wir immer noch, ne, und danach gehen wir nicht im Streit auseinander, sondern danach gehen wir in Freundschaft auseinander. Genau, immer. Oder auch philosophische Fragen bieten sich ja auch an. Was ist das gelungene Leben? Und dann haben wir, stimmt, ja, ne, beide nochmal, kommen wir auf unterschiedliche Dinge, aber genau, und überwinden uns quasi selbst, überdenken uns, reflektieren, ja, uns, sind im Austausch mit uns und gleichzeitig mit dem Miteinander, das ist, also mit dem Gegenüber, das ist ja total spannend, was denn der Nietzsche da nochmal hervorhebt. Stimmt. Das hat auch viel mit, wir hatten auch mal so eine, hatten wir nicht eine Folge zur Identität oder war das ein, ja, anderer Podcast, den wir jetzt nicht in irgendwelcher. Ja, also wir haben eine Folge zur Identität gemacht. Wir haben, okay, weil das ist ja auch viel, ne? Ich bin ja nur, ich weiß nicht, ob wir das da gesagt haben, aber man ist ja auch sich selbst immer im, man erfährt ja sich selbst im Spiegel anderer Leute erst. Genau, im Gegenüber des anderen. Ja. Die Erwartung. Ja, gut, das ist dann George Herbert Mead, Identität. Genau, ich wollte es jetzt nicht so kompliziert machen, ja, aber natürlich ist es einfach so, wenn ich mit dir rede, erfahre ich ja nicht nur viel über dich, sondern ja auch über mich und forme meine eigene Identität. Wer bin ich überhaupt? Wer will ich sein? Einfach dadurch, dass ich im Austausch mit anderen Leuten bin immer. Absolut, ja, absolut. Die Existenzphilosophie, um die es auch heute geht, ja, das ist eine philosophische Richtung, die sich mit der Existenz, mit dem Sein quasi, mit uns als Mensch befasst, ist mal so stehen lassen, die sagt, und das müssen wir heute noch klären, Freundschaft ist eine Begegnung mit dem anderen und eine Möglichkeit zur Existenzialoffenheit. Das klären wir heute, was Existenzialoffenheit bedeutet, aber es geht auch quasi um eine Begegnung mit den anderen, um eine Begegnung mit den anderen mit einer gewissen Möglichkeit, das eröffne ich jetzt im Verlaufe des Podcasts, quasi ein kleiner Cliffhanger. Ja. Was wir jetzt aber in diesem Kapitel festhalten können, ist vielleicht eine gewisse Form von Arbeitsdefinition, die du gerade schon eröffnet hast, die ich jetzt nochmal zu Ende führe. Und zwar, dass Freundschaft quasi eine Beziehung zwischen Menschen ist. Zwischen Menschen, das ist wichtig. Die auf, also, sagt jetzt wer? Ist das jetzt so ein meine Arbeitsdefinition? Konglomerat? Ja, genau, okay, genau. Ja. und auch wichtig für den weiteren Verlauf, weil zwischen Tieren würde das mit dem Martin Heidegger nicht funktionieren. Also es geht zwischen Menschen. Okay. Freundschaft als eine Beziehung zwischen Menschen, die auf gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Wertschätzung und Sympathie basiert und die freiwillig ist, die nicht irgendwie vertraglich gebunden ist oder sonstiges und im besten Falle auch noch gemeinsame Interessen und Werte vorhanden sind. Das meint vielleicht erst einmal, wenn wir so etwas sagen wie, wir sind Freunde oder das ist eine gelungene, gute Freundschaft. Ja, cool. Ich habe also gerade schon, es ist so eine richtig irgendwie, für mich zumindest gerade, sehr entspannte Folge. So, weil es jetzt also bisher noch nicht so super kompliziert philosophisch geworden ist, wobei du vor dem Podcast meintest, Achtung, pass gut auf, es wird sehr philosophisch. Aber bisher ist noch irgendwie sehr entspannt und ich glaube, am Ende geht man hier raus mit so einem, ah ja, jetzt mal irgendwie sich wieder mit Timmy treffen. Ich kenne keinen Timmy, aber Timmy könnte ja mein Freund werden, ne? Deswegen mit Timmy treffen. Ne, einfach irgendwie so wertschätzend werde ich hier vermutlich für meine Freunde und Freundinnen rausgehen aus dieser Podcast-Episode. Könnte ich mir gerade vorstellen. Das stimmt. Und ansonsten, wenn dein Cousin Tim mal zuhört, kannst du ihn ja trotzdem mal treffen. Tim. Ab ins zweite Kapitel. Kapitel 2. Sein und Dasein. Heute und jetzt geht es um Martin Heidegger. Martin Heidegger ist ein Philosoph gewesen, der 1889 bis 1976 gelebt hat. Hat auch die Weltkriege quasi mitgemacht. Und ja, da steht auch manchmal immer noch so ein bisschen im Raum, was so Kritik, Nazitum etc., Volkskörper im Hinterkopf betrifft. Da überlegen wir, mal gucken, ne, ob wir das machen, dass wir vielleicht eine Kritikfolge dazu nochmal aufnehmen. Aber das steht jetzt erstmal lose im Raum. Genau, aber das ist gerade noch so ein bisschen in Planung oder angedacht zumindest. Aber insofern, diese ganze Kritikteil, meinst du jetzt, fällt jetzt hier erstmal unterm Tisch, ne? Nur damit ihr das da draußen auch gerade wisst. Wir wissen das, dass das bei Heidegger immer, ich weiß gerade, ich kenne mich da nicht so gut aus, ne? Der schon Nazi war eigentlich, könnte man so sagen. Genau, das lässt sich dann klären. Aber darüber reden wir dann in dieser Kritikfolge, genau, wie man ihn da auch kritisieren kann. Für heute ist es jetzt erstmal wichtig, dass man so ein erstes Grundverständnis von seiner Philosophie bekommt, die unfassbar groß und kompliziert ist, aber die man vielleicht in Beziehung zu dem Thema Freundschaft bringt. Also ich wollte gerne mich mit Martin Heidegger auseinandersetzen, aber irgendwie dann doch konkreter anhand eines Beispiels. Deswegen geht es heute auch um Freundschaft. Einfach, dann haben wir da quasi einen Ankerpunkt. Ja. Martin Heidegger ist Phänomenologe. Weißt du noch, was Phänomenologie ist? Es ist so, versuchen, Dingen möglichst nah in ihrem Sein zu kommen. Ich beschreibe es jetzt mal gerade so. Indem man sie einfach beschreibt. Genau, sehr präzise, wertneutral, ohne eigene Vorurteile. Genau, es geht um das, um das Bewusstsein, dem man sich. Ja, ich merke gerade schon, ich würde es zu kompliziert erklären, aber es ist im Endeffekt das, was du gerade sagst, und es geht um das Interpretieren der Wirklichkeit aus dem eigenen Bewusstsein heraus und der Beziehung zwischen dir und der Welt und dass das eigentlich immer ein Einklang auch ist. Genau, also man kann alles Mögliche phänomenologisch versuchen zu beschreiben, auch Freundschaft sicherlich, ne? Kann man, indem man einfach dann guckt, okay, wie fühlt sich das an, wie ist das so, dass man das dann phänomenologisch beschreibt, was ist es denn eigentlich tatsächlich? Ja, dann ist er nicht nur Phänomenologe, sondern auch im Besonderen hat er sich mit der Ontologie auseinandergesetzt, der Lehre des Seienden. Genau, es geht also um das Sein als Begriff, das ist ein philosophischer Begriff, also all das, was uns irgendwie umgibt und wessen wir sogar Teil sind, also das gesamte Sein, das Sein der Welt. Okay. Sein der Welt wäre jetzt schon wieder zu klein gefasst, sondern einfach das gesamte Sein, das Sein an sich. Okay, ja, der, ist ein überschaubares Thema. Genau, und er ist, kann man sagen, Begründer der Existenzphilosophie. Der hat da die ersten wichtigen, auch sein Werk Sein und Zeit, darauf haben sich dann auch Sartre und andere bezogen, es sind auch Existenzphilosophinnen, ne, auch Simone de Beauvoir, Albert Camus, die hatten wir hier auch schon mal. Und er ist einfach wichtig, was so die Existenzphilosophie betrifft. Okay, also er hat viele andere Philosophinnen beeinflusst mit seinem Denken. Er hat scheinbar so einige Sachen gesagt, die nicht ganz falsch waren. Genau, zuvor hat er auch, bevor er Philosophie studiert hat, 2 Jahre lang Theologie studiert. Mhm. Und ja, wie du es gerade gesagt hast, beeinflusste viele, auch zum Beispiel Hannah Arendt. Ah ja, hatten auch eine Liebesbeziehung, die kannten sich sehr lange, die waren sehr, sehr eng. Sie war eine Schülerin von ihnen, Horkheimer, die ganze Frankfurter Schule, waren alle Schüler von Heidegger. Ja, die haben zur selben Zeit gelebt. Und die hatten auch eine ganz lange Affäre hatte er mit Hannah Arendt. Okay. Ist auch vielleicht nochmal ganz spannend, weil Hannah Arendt ist ja Jüdin. Ja, deswegen, also ne, das, was wir quasi gerade so kurz vorher angeteased haben, worüber wir in dieser hoffentlich stattfindenden Kritikfolge reden werden, das passt da natürlich eigentlich dann nicht so ganz. Also seltsam, aber spannend. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Und jetzt geht es darum, so eine gewisse Einführung zu schaffen, was das Denken Heideggers betrifft. Und da sind mindestens 2 zentrale Begriffe zu nennen, nämlich Sein und Dasein. Mhm. Heidegger hat in seinem Hauptwerk, sein berühmtestes Werk, ich glaube 1927, weiß ich nicht gerade genau, Sein und Zeit ist das veröffentlicht worden. Da geht es um das Sein und die Zeit. Okay. Und dieses Werk ist so ein bisschen auch aufgebaut in so Paragraphen mit ganz, ganz vielen neuen Begriffen. Er hat da quasi eine neue Sprache entwickelt. Und du bräuchtest quasi ein Wörterbuch, um das wirklich verstehen zu können. Also, wenn man sich noch nicht mit Philosophie auseinandergesetzt hat, dann wirst du da gar nichts verstehen. Also, es ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr kompliziert geschrieben, weil einfach Begriffe anders verwendet werden als im Alltag. So. Mhm. Aber er hatte eine gewisse Idee damit verfolgt, warum er auch so geschrieben hat. Hat er irgendwo ein Lexikon oder sowas, wo man dann nachschlagen kann? Nee. Hier, du heißt ich, ich heißt du. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich wirklich gar nicht. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall sehr herausfordernd. Man braucht einen hohen Horizont an Wissen, was so abendländische Philosophie betrifft, weil er einfach sehr viel auch immer voraussetzt. Okay, also in diesem Falle vielleicht doch eher diesen Podcast hier hören und nicht sofort die Primärliteratur da sich geben. Zumindest, wenn man versucht, was zu verstehen. Ja. Okay. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt erst einmal auf die Begriffe Dasein und Sein. Ja. Weil die, finde ich, in ihren Ausführungen in Zusammenhang zur Freundschaft stehen und deswegen hier eine Relevanz haben für uns heute. Mhm. In seinem Werk Sein und Zeit war so ein bisschen die zentrale Frage unter anderem so der Sinn des Seins. Der Sinn des Seins. Gibt es einen Sinn im Sein? Okay, also klingt ein bisschen wie Sinn im Leben? Ja, im Leben würde es nicht treffen, sondern tatsächlich im gesamten Sein. Gibt es einen Sinn im Sein? Er versucht wirklich die Frage nach dem Sein selbst zu stellen. Also nicht nur konkrete Objekte sich anzugucken, sondern nach dem, ich habe ja gesagt, jetzt wird es. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt das, wo du meintest, okay, es wird heute sehr philosophisch, wo ich eben noch meinte, hey, cool, locker Folge. Ja. Es geht ein bisschen um Freundschaft. Nee, jetzt geht es um Ontologie, Metaphysik, wie auch immer. Okay, ich bin gespannt. Genau, also es geht wirklich um das Sein selbst. Und kleiner Spoiler an der Stelle, weil er gar nicht so relevant ist für uns heute. Der beantwortet die Frage insofern, dass er sagt, der Sinn des Seins ist die Zeit. Das kann ich jetzt hier nicht in der Gänze ausführen, aber das ist so ein bisschen seine Konklusion. Deswegen heißt das Werk auch Sein und Zeit. Also es hat ganz viel mit Zeit und Zeitlichkeit zu tun bei ihm. Okay. Und mit Sein und Seienden und Dasein. Wir klären das jetzt im Kleinen. Aber das war vielleicht nochmal wichtig. Also es geht um auch die Frage des Sinns. Also ne, wie genuin, also echt existenzphilosophisch dann in dem Moment auch. Und noch ein bisschen anders als bei einfach nochmal größer gefasst, ne? Also großer Entwurf wie Hegel, so ein ganz großer Entwurf. Ich glaube, wir kriegen so ein Bild gerade. Ja. Genau, und ich werde das jetzt für alle, die mit Heidegger, weiß ich nicht, da super schon an Wissen schöpfen können. Ich erkläre es jetzt hier im Kleinen und natürlich im Einfachen. Ne? Also, ja, bitte, weil ich bin das überhaupt nicht. Ja, also das Sein nach Heidegger. Fangen wir mal mit denen an und lass uns probieren, das nachher gut auseinanderhalten zu können. Also das Sein, das kriegst du hin. Das kriegt auch ihr hin. Das Sein, ich erkläre es erstmal und dann verstehst du es, glaube ich, auch. Aber lass mich einmal zu Ende erklären. Das Sein ist ein Grundphänomen der Welt und ein Verständnishorizont, auf dessen Grundlage wir die Dinge der Welt, das Seiende, begegnen. Lass mich zu Ende bringen, du kriegst es gleich. Und dann lese ich es nochmal von Hastus. Das Sein ist wie die Brille, um das Seiende in Erkenntnis zu bringen. Also, wir als Wesen, ich nenne es jetzt erstmal Wesen, haben das Sein, das ist quasi die Brille, mit der wir das Seiende in Erkenntnis bringen. Also wir haben zum Beispiel die Brille des Christentums, wir sehen alles total christlich organisiert und dadurch verstehen wir das Seiende als etwas christlich Gedeutetes. Und das Seiende sind die Objekte quasi, ist die Welt. Wir sind auch immer Teil des Seienden, aber wir interpretieren das Seiende durch das Sein. Das ist wie die Brille, um die Welt zu verstehen. Also unser Verständnishorizont, auf dessen Grundlage wir die Dinge der Welt begegnen. Also wir begegnen die Dinge der Welt durch das Sein. Konntest du die? Oh nein. Ja, doch, doch, doch. Ja, okay. Doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch. Also im Sinne, weil du hattest gerade dieses Beispiel mit Christentum, ne? Also so einfach wie mein Sein auch ist, so sehe ich dann auch das Seiende um mich herum. Also so wie ich bin, nehme ich auch die Welt wahr. Genau, und es ist nicht nur wie bei Kant Verstandeskategorien, wie du die Welt interpretierst, sondern es ist viel aufgeladener. Es sind Ideologien, wie bei Slavoj Žižek, den wir mal hatten. Jetzt kommt wieder viel zusammen. Ja. Aber es ist die gesamte Brille quasi, die einen Einfluss auf das Seiende hat. Nämlich okay. Also wenn mein Sein ein christliches ist, dann sehe ich auch immer in allem irgendwie das Christliche auf einmal. Weißt du, dann ist es nicht nur ein Freund, der da plötzlich irgendwie ist, sondern es ist mein Schutzengel, beispielsweise. Ne? Oder wenn ich jetzt irgendwie Comedian bin, dann sehe ich in allem nur einen Gag die ganze Zeit. Ist es das? Ja, genau. Es ist das im Kleinen. Und dann ist es auch noch im Großen quasi, was uns alle verbindet. Also das Sein von uns allen. Also bitte? wir interpretieren ja trotzdem die Welt in gewissen Zügen ähnlich oder gleich. Durch die Brille, die wir quasi aufsetzen. Ja. Wir alle können sagen, das ist ein Tisch. Wir alle können sagen, wir haben ein Verständnis von Geld etc. Mhm. Also nicht nur im Kleinen dein individuelles Dasein, sondern auch das gesamte Sein ist quasi wie so eine Brille, so nenne ich es jetzt wirklich vereinfacht, um das Seiende interpretieren zu können. Okay, es ist nicht nur sowas wie christlich sein oder was für Berufe ich habe, sondern es ist auch einfach das Menschsein. Was? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Kann man vielleicht so, wie gesagt, im Einfachen kann man es auf jeden Fall so fassen. Es ist größer, aber wir fassen das jetzt mal so. Und ist erstmal richtig. So habe ich es zumindest verstanden. Mhm, okay. Bleiben wir dabei, so wie ich es verstanden habe. Wichtig ist jetzt, dass das Sein, dass wir probieren, philosophisch das Sein zu betrachten und weniger das Seiende. Weil an dieses Seiende, diese ontologische Basis, so nennt er das, das Seiende, da kommen wir eh nicht richtig dran. Also an dieses Seiende, was sollen wir da genau betrachten? Lass uns das Sein angucken. Wir haben einen Zugriff auf das Sein und nicht auf das Seiende. Nee, check ich nicht. Okay, du hast keinen Zugriff auf den, machen wir jetzt mal kantianisch, weil du da schon geschult bist. Du hast keinen direkten Zugriff auf den Tisch an sich. Ja. Sondern ich mach's das mal wirklich einfach. Du interpretierst den schon immer durch mich selbst. Durch die Erfahrungen. Und dann lass uns das angucken, was da. Er ist ja Phänomenologe. Okay, aber das Sein. Also ist es jetzt Sein oder Nichtsein? Nein. Also das Sein ist quasi ich. Ja, okay. Ja? Mhm. Und ich setze meine Brille auf mit diesem Sein. Ja? Das ist es jetzt erstmal. Ja? Und das Seiende. Ja. Ist alles unabhängig von mir, was auch noch da ist. Es ist, ja, es wäre bei Heidegger sicherlich nicht unabhängig komplett, aber ja, erstmal so. Es sind keine zwei Welten, aber die stehen in einer Beziehung zueinander. Freundschaft. Ja, deswegen, wir machen ja heute keine Erkenntnis oder Ontologie, aber erstmal so, was so das Grundverständnis betrifft, ja. Ich sage jetzt erstmal. Okay, aber was hat er gerade gesagt? Man guckt sich bitte das Sein an. Lass uns das angucken, was bei dir ist und nicht, was um dir herum ist. Okay. Weil wie du den Tisch wahrnimmst, was du an, wie du die Welt interpretierst und nicht, wie die Welt an sich ist. Das checke ich. Ja, danke. Und dann sagt er aber auch, dass das Seiende, also. Der Tisch. Ja, warte noch. Ich muss auch immer gut aufpassen jetzt, weil es der ähnliche Begriffe. Ja. Das Seiende, also der Tisch. ja, hat so eine ontologische Basis. Also das ist quasi das Festgeschriebene in diesem Tisch, das Sein des Tisches, das Sein des Ontologie Tisches. Ontologie ist ja die Lehre des Seins. Genau. Und er sagt jetzt, wenn wir, es ist wichtig, sich das Sein anzugucken, und in diesem Sein befindet sich schon eine Ontologie. Also wir, das ist, also das schafft die, das schafft ja die Welt. So wie dein, wir machen, bleiben mal bei dir als Beispiel, auch wenn das nicht perfekt ist, aber wir bleiben mal bei dir, dein Sein oder das Sein, was du im Hinterkopf hast, nimm jetzt mal Ideologien, die Weltsicht, Geld, alles Mögliche, das Bild von Mann und Frau, Erwartungen, das hat ja einen Einfluss auf die Welt. Und lass uns das angucken. Es hat eine ontologische Basis. Es ist nicht nur deins, sondern es ist quasi etwas in der Welt. Es ist nichts nur bei dir, sondern es hat Auswirkungen in der Welt. Es ist irgendwie sogar greifbar, wie der Tisch. Ja, okay. Ja, okay, klingt so. Naja, glaubst du jetzt, ich hätte das verstanden? Zu 100%? Ist das jetzt gerade das Ziel? Was verstanden wird, das ist. Warte, das ist ein Zitat. Ja. Was verstanden wird, das ist. Ja. Also, so wie du die Welt verstehst, so ist die Welt. Wenn du die Welt als binär verstehst, Mann, Frau zum Beispiel, dann ist die Welt so. Wenn du die Welt als non-binär verstehst, dann ist die Welt so. Dann hast du dann ist das eine Existenzaussage über die Welt. Weil das auch das beeinflusst. Genau, ja, es ist, ja, genau, beeinflusst, es ist dann de facto einfach so. Es ist dann wirklich so. Es ist dann so, das ist diese ontologische Basis. Aber es ist ja auch wirklich so, also nicht nur jetzt irgendwie, okay, aber was meinst du mit dieser ontologischen Basis? Weil ganz kurz, ich verstehe das, weil wenn du ja wirklich sagst, vielleicht mit männlich, weiblich oder non-binär, wie nimmt man so Leute wahr, wie, in was für Kategorien steckt man Menschen? Das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel, weil wenn ich jetzt meine Kinder mit sehr einem typischen klischeehaften Männlichkeitsbild erziehe und ein klischeehaften Weiblichkeitsbild erziehe, dann werden die ja vielleicht auch genauso, ne? So, aber wenn ich eher sage, ja, weiß nicht, Männlichkeit heißt nicht nur irgendwie, dass man nicht weinen kann, sondern das kann alles sein. Also du bist nicht einfach nur männlich, du hast diesen Körper, okay, aber du bist einfach auch du selbst. So, was auch immer das dann bedeutet, ne? So, also so quasi non-binär, wenn man so möchte, Menschen zu erziehen. Okay, und das hat dann eine konkrete, wirkliche Einfluss auch auf diese Person und auch, wie ich die Welt ja auch sehe. Genau, weil, und das meinte, das hast du eigentlich ganz gut erklärt, diese ontologische Basis wäre auch so etwas, wenn du die Welt als binär wahrnimmst, zum Beispiel Mann und Frau, 0 und 1, dann bist du blind für das andere erst einmal. Es existiert gar nicht. Deine Existenzaussage ist für dich und auch für viele politische Orientierungen, so nenne ich es jetzt mal, dann ist das de facto so. Dann nehmen die das Seiende durch ihr Sein so wahr, ist jetzt auch nicht perfekt nach Heidegger, aber dann ist das Sein, bleiben wir mal dabei, dann ist das Sein so, dann ist es eine Existenzaussage über das Sein. Und dann ist es ja spannend, sich das Sein anzugucken. Und eventuell kann man es ja auch verändern, etc., aber lass das Sein angucken. Okay, aber was ist diese ontologische Basis? Was meinst du damit? Das ist diese Existenzaussage. Also, wenn du jetzt die Welt als, zum Beispiel als Mann, bleiben wir mal dabei, als Mann, Frau wahrnimmst, dann ist die Welt für dich so. Notwendigerweise, okay, wie ein Naturgesetz. Dieses Sein. Das ist dann, in diesem Sein herrscht diese ontologische Basis quasi. Also es ist die so, etwas beeinflusst sozusagen. Die etwas beeinflusst, die dann das konstituiert, die das festschreibt. Das ist das, wie wir uns bewegen durch die Welt. Also sollten wir uns das auch angucken. Es ist nicht nur eine Kleinigkeit, die in deinem Gehirn stattfindet, sondern es hat also eine unfassbare Auswirkung auf uns. Auf die Existenz. Auf die Existenz, auf uns alle. Immer und zugleich. Das heißt, und das kannst du dann ja ganz gut einordnen, und dann können wir es überspringen, das Sein liegt dem Seienden zuvor. Warte, lass mich kurz nachdenken. Ja? Komm, das kriegst du. Das Sein liegt dem Seienden zuvor. Zuvor, weil das Warte, das Sein liegt dem Seienden zuvor, weil das Sein, ja, das Seiende, was da einfach so ist, also erstmal wirklich unabhängig von mir, einfach da ist irgendwie Menschen mit Körpern, mit Menschen mit Erwartungshaltung, aber mein Sein beeinflusst all dieses Seiende. Ja. Ja, Heidegger würde so wahrscheinlich sagen, jetzt gehen wir mal das. Fangen wir mal von vorne an. Ja. Aber ich verstehe, glaube ich, was du. Im Grundsatz ist es sicherlich richtig. Erklärst du es gerne? Also, du bist der Experte. Ja, klar. Also, hier. Ich bin der Vollidiot. Entscheidend ist, dass wir uns das Sein angucken, das Sein betrachten, und das liegt eigentlich auch ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, immer dem zuvor. Und du hast eher auch einen Zugriff auf das, was dem zuvor liegt. Also lass uns das Sein anschauen und nicht das Seiende. Lass uns das Wesen des Seins anschauen. Und viele Philosophen zuvor haben das quasi zweigeteilt und haben sich die Welt an sich angeguckt und dann wie der Mensch quasi interpretiert. Aber er bleibt jetzt phänomenologisch, er bleibt quasi beim Mensch, beim als interpretierendes Wesen. Okay. So einfach dann doch. Weil das sind nicht so kompliziert. Tatsächlich, klang gerade ein bisschen ironisch, aber ja. Na, wenn das ist, okay, meine subjektive Wahrnehmung ist irgendwie alles, womit man eigentlich arbeiten kann, weil wir haben gar keinen Zugriff auf unsere Außenwelt. So, das Einzige, was ich weiß, was real ist, ist, dass ich überhaupt denke. So, irgendwie in diese Richtung. Ne? Okay, das würde ich dann verstehen. Das würdest du verstehen. Okay. Es ist komplizierte Begriffe, aber macht Spaß auch damit. Ja. Umzuwerfen. Ja, und es geht bei Ihnen um den Sinn des Seins. Wir bleiben bei Freundschaft. Okay. So. Naja, wir müssen es ja jetzt nicht auch in Also, wir haben Sein, Seiende, und jetzt lass uns mal zum nächsten Begriff, nämlich das Dasein. Es geht weiter. Jetzt ein zentraler Begriff weiterhin ist jetzt das Dasein, was jetzt totale Wichtigkeit hat für die Freundschaft. Also gut aufpassen. Ist nicht weniger kompliziert. Das Dasein ist der Ausdruck für die Existenz des Menschen. Also Dasein ist ein Ausdruck für die Existenz des Menschen. Dasein heißt, dass wir nicht nur Dinge in der Welt sind, die da sind, sondern wir existieren im Dasein. Wir als Menschen, wir sind quasi ein Dasein. Wir sind nicht nur ein Seiendes oder ein Sein, sondern wir haben ein Dasein. Wir haben eine gewisse Einzigartigkeit, eine gewisse Pluralität, vielleicht sogar besser übersetzt, und unterscheiden uns von dem Rest der Welt, weil wir beziehen uns auf die Welt selbst und orientieren uns in dieser. Also wir sind keine statische Substanz, sondern eine existenzielle Realität, die sich im Laufe der Zeit und im Raum verbreitet. Da musst du selber ein bisschen lachen. Ja, existenzielle Realität, also was es bedeutet, in der Welt zu sein. Also wir können uns mit der Welt in Beziehung setzen. Wir haben eine Idee davon, was es bedeutet, in der Welt zu sein. Und das ist unser Dasein. Das Dasein ist quasi unsere Existenz, ist ein Ausdruck für unsere Existenz. Ich mache erstmal kurz einen Punkt. Okay, also das Umherwandern auf der Welt. Ja, okay, ja. Es ist jetzt nicht nur diese abstrakte Vorstellung von, okay, ich bin irgendwie, ich habe ein Sein. Genau, es sind nicht nur Dinge in der Welt, die da sind, sondern, ich finde es so schön, nicht nur die da sind, aber wir existieren im Dasein. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt wird es schon wieder kompliziert. Ja, erzähl weiter. naja, also ich habe es jetzt so verstanden im Sinne von, ne, dass es jetzt nicht nur diese abstrakte Überlegung ist von, okay, es ist irgendwie mein Sein, und mit meinem Sein ist auch immer so eine Brille, die ich quasi aufsetze, beispielsweise christliche Brille oder auch einfach diese Brille vom Menschsein, mit der ich das ganze Dasein, was da ist, interpretiere und wahrnehme und das auch beeinflusse sozusagen dadurch. Und das dann auch real wird durch mein Sein, sondern es ist wirklich nochmal ein konkreter Begriff für das Dasein hier, und das meintest du vielleicht auch mit, man ist auch im Austausch mit dem Dasein, mit dem Seienden, oh Gott. Ja, jetzt ist wichtig. Jetzt ist mir zum ersten Mal passiert, ich hoffe zum ersten Mal, dass ich es zumindest gemerkt habe. Also ich kann ja den Tisch hier auch anfassen und mich an ihn ranschmiegen und ihn schmecken, wenn ich möchte. Gut, dass es kein Videopodcast ist. Ist das damit gemeint? Mit dem Dasein? Also, dass ich hier jetzt gerade sitze? Genau, und du schmiegst dich eigentlich, glaube ich, mehr an das Sein sogar an, ne? Du interpretierst es ja als Tisch, du nimmst es als Tisch wahr. Ah, okay. Ich komme nicht mehr zum Sein denn hin. Bin eigentlich immer noch beim Sein auch. Ja. Aber das Seiende gibt es da draußen. Genau, es hat eine ontologische Basis. Interessant. Genau, also sich seiner Existenz bewusst sein, das ist Dasein. Also, sein? Ja. Okay. wie gesagt, er benutzt für vieles neue Begriffe, wo es manchmal wirkt, als wenn er Synonym verwendet, aber wenn man es im Gesamtkontext seiner Philosophie betrachtet, dann wird es halt immer alles komplizierter und größer, als wie wir es jetzt hier eröffnen können. Aber gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, dass es um die Existenz geht, um sich seiner Existenz bewusst zu sein, und das meint so etwas wie Dasein. Und wir bewegen uns durch die Zeit, ne, Sein und Zeit, wir bewegen uns durch die Zeit, und das Dasein ist jetzt auch etwas, was geprägt ist von der Endlichkeit, geprägt ist von Vergänglichkeit, geprägt ist durch die Zeit selbst, weil wir sind jederzeit zugleich endlich, wir sind vergänglich und wir sorgen uns auch immer wieder, Sorge ist ein großer Begriff bei Heidegger, das machen wir heute nicht komplett auf, aber wir sorgen uns darum eigentlich, was geschieht als nächstes, wie gestalten wir unser Leben, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so weiter. Deswegen ist auch Zeit ein total wichtiger Aspekt in seiner Philosophie. Aber das Dasein ist jetzt wirklich diese, dass man sich seiner Existenz bewusst ist und auch immer wieder neu in Frage zu stellen. Man die Möglichkeit hat, auch die Möglichkeit hat oder die Notwendigkeit hat eher, dass das Dasein Verantwortung übernimmt. Verantwortung in der dann für ihn freien Welt, die Welt der Freiheit, ne? Dieses Existenzphilosophische, die Freiheit, eine Entscheidung zu treffen und das Leben zu gestalten. Natürlich sind wir in die Welt geworfen und wir sind geprägt von unterschiedlichsten Bedingungen und von Eltern, von Kulturen, sagt er auch, klären wir im Kritik-Podcast. Aber das Dasein, du als Dasein hast eine Verantwortung, ja, Entscheidungen zu treffen, dein Leben zu gestalten in dieser Endlichkeit, in der du dich fortbewegst. Und du bist, ja? Nee, ja, also sag gerade, also verstehe ich alles irgendwie? Oder kann ich zumindest interpretieren? Also Dasein ist sich seiner Existenz bewusst sein und ist die Fähigkeit, sich selbst quasi zu reflektieren, in dem Sinn, dass man sich zueinander selbst in Beziehung setzt, hinterfragt, und auch da eine gewisse Sorge auch immer mit einhergeht. Wegen der Zeit. Ja. So habe ich es jetzt zumindest gerade verstanden. Genau, ist komplett richtig. Ja. Wenn ich erstmal nur das Sein habe, ne? Also, ich sage jetzt mal mich gerade einfach nur, so als, aber auch nur so ein bisschen als Idee irgendwie. Als Dasein oder als Sein? Nee, als Sein. Erstmal nur als Sein, ne? Wenn ich jetzt aber mir dann noch Zeit hinzukommt und ein Ort, also wirklich dann, und ne, dann wird es zum Dasein irgendwie auch. Ah, ne? Das, nee, dann, ich glaube, ja, dass du vorher sagen müsstest, du als Seiendes, und dann kommt das Dasein. Du als freies Objekt, ich habe dich gerade so verstanden, wie als wenn du ein Objekt wärst, ohne wirkliche. Genau, so wäre es erstmal. Als Seiendes, als Objekt. Ne, irgendwie nur mein Geist, genau, sozusagen, okay. Als Sein. Okay, nur dein Geist, ja, bleib dabei. Mhm. So, aber wenn dann noch irgendwie Zeit und Raum mit hinzukommt, dann ist es ja quasi das Dasein, ne? Also indem ich mir selbst darüber im Bewusstsein bin, dass ich hier gerade in Köln umherwandere und auch dabei immer älter werde und mir langsam die Zähne ausfallen mit der Zeit. So, ne, das, ne, also wenn Zeit hinzukommt, dann wird das Sein zum Dasein. Ja, okay, kann ich erstmal mitgehen. Und bei diesem Dasein ist es ja auch so, dass es hat etwas damit zu tun, dass wie wir in der Welt existieren, wie wir unsere Endlichkeit und Sterblichkeit selbst erleben und auch gestalten. Also er sagt auch so etwas wie aus der Vergangenheit bestimmt und auf das Zukünftige gerichtet. Also wir sind immer aus der Vergangenheit bestimmt, bedingt vielleicht auch, aber wir richten uns auf das Zukünftige. Jederzeit zugleich. Und ja, das Dasein, ja, der Mensch ist das einzige Wesen, der die Möglichkeit hat, so sagt jetzt Heidegger erstmal als Postulat, als etwas, das brauchen wir quasi, um die weiteren Schlussfolgerungen verstehen zu können. Der Mensch ist das einzige Wesen. Postulat? Ja, ist egal. Ich noch nie gehört. Doch, habe ich ja schon mal erwähnt, hast du genauso reagiert. Nee, habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, weiß nicht, vielleicht habe ich mir auch okay, aber was ausgedacht. Heißt das? Vielleicht soll ich mal googeln. Ich glaube auch. Aber was heißt das? Ja, es ist wie so eine Prämisse vielleicht. Was ist eine Prämisse? Oh mein Gott. Wir brauchen das jetzt, damit wir ihn weiter verstehen können. Okay. Also Mensch ist na, das Dasein als Mensch. Mensch, der Mensch ist das einzige Wesen, der das Sein betrachten kann, weil es ihm bewusst ist. Der Mensch ist das einzige Wesen, was das Sein betrachten kann, weil es ihm bewusst ist. Genau, weil er das Sein quasi interpretieren kann. Wir haben ja das Sein, das ist ja in uns quasi, das ist, durchfließt die ganze Welt. Und das können wir uns quasi anschauen, das ist uns bewusst. Darauf haben wir eine gewisse Form der Zugänglichkeit. Okay, es ist so ein bisschen mehr als Bewusstsein, ne? Mhm, ja. Weil das Bewusstsein wäre sozusagen nur in mir. Mhm. Aber weil er ja meint, okay, das Sein ist ja auch quasi, ne, was du vorhin meintest, mit dieser Brille, mit der ich Dinge angucke und sie dadurch aber auch gleichzeitig beeinflusse, sozusagen. Mhm. Ne, wenn ich jetzt einfach die Welt in binär immer aufteile, in Mann und Frau, bla bla bla, dann verändert sich die Welt auch de facto tatsächlich so. Ja. Dann ist sie so, wenn ich sage, das ist ein Tisch, dann ist es auch ein Tisch, obwohl es vielleicht auch was ganz anderes sein könnte. Ja. Ne? In seinem, das Seiende, etwas anderes sein könnte. Insofern ist das mehr als das Bewusstsein, aber in meinem Kopf ist es gerade einfach das Bewusstsein. Okay. Ist aber, so, damit es irgendwie für mich einfacher bleibt. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was du sogar zuletzt gesagt hast. Ist in Ordnung. Was jetzt hängen bleiben sollte, ist, und dann springen wir ins nächste Kapitel, dass das Dasein etwas mit deiner Existenz zu tun hat, die ja auch ein bisschen fragil ist, die durch die Zeit geprägt ist, durch Sterblichkeit, durch Endlichkeit, durch eine eigene Gestaltung der Zukunft, durch die Selbstreflexion, in der du dich zur Welt befindest und ja, ein Ausdruck für deine Existenz quasi darstellt. Und mit der bewegst du dich quasi durch die Welt. Mhm. Und das bedeutet es auch, in der Welt zu sein, nämlich das Dasein. Was es bedeutet, in der Welt zu sein? Dein Dasein bedeutet das für dich, in der Welt zu sein. Ja. Mhm. Ja, es sind immer ähnliche Begriffe für unterschiedliche Sachen. Ja. Ich glaube, ich habe es so im Ansatz gerade, also ich meine, ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal, es ist super kompliziert, Leute. Was? Na, ich höre es auch zum ersten Mal, ich nehme mich ja nicht doppelt auf. Achso, ja gut, stimmt. Kleiner Gag. Hab ich verstanden. Also, Leute beschäftigen sich da ihr gesamtes Leben mit, ne, weißt du, also es ist einfach super kompliziert, nehme ich jetzt einfach mal gerade an, so klingt es auf jeden Fall. Und ich glaube, für den Ansatz habe ich es jetzt erstmal verstanden und wir nutzen jetzt gleich, wenn ich dich richtig verstanden habe, diese Begriffe, von der wir jetzt so ein bisschen eine Ahnung haben, um auch ins Thema Freundschaft ja wieder einzusteigen. Ne? Genau, also jetzt geht es im Besonderen um das Dasein. Ne? Also wir haben das Sein irgendwie geklärt, das ist so ein gewisser Horizont. Punkt. Ich bleibe jetzt einmal kurz dabei, sonst wir müssen es jetzt nicht nochmal tausend Kreise aber jetzt drehen. Jetzt schauen wir mal, was irgendwie dein Dasein mit meinem Dasein zu tun hat und wie da so etwas entstehen kann, wie Freundschaft oder was Freundschaft vielleicht auch auszeichnet, wie Freundschaft sein sollte oder auch ist. Und das machen wir im dritten Kapitel. Kapitel 3. Freundschaften. Nach Heidegger, den wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen kennengelernt haben, ist Freundschaft jetzt, und das ist eigentlich jetzt wirklich, wirklich simpel, wenn man das vorher gut verstanden hat. Okay. Ist Heidegger, nach Heideggers Freundschaft eine Beziehung zum Dasein des anderen. Also Freundschaft meint eine Beziehung zum Dasein des anderen. Eine Beziehung zum Dasein des anderen? Muss man natürlich immer wissen, jederzeit zugleich, was Dasein meint. Das haben wir ja gerade geklärt. Also, ne, mit Bewusstsein hat was mit Sterblichkeit zu tun, etc. Wir kommen auch gleich noch ein bisschen weiter drauf. Okay, aber ich glaube, ich check's schon so ein bisschen, Also nach Heidegger ist Freundschaft eine Beziehung zum Dasein des anderen. Freundschaft ist demnach nicht nur eine Beziehung zwischen zwei Seienden oder zwischen Sein und Sein, sondern zwischen den Daseinswesen zweier Menschen. Also das, was ich gerade gesagt habe, noch mal ein bisschen komplizierter gesagt. Es ist die Beziehung zwischen dein Dasein und mein Dasein. Unsere Daseins. Wie wir hier in dieser Welt sind. Ja. Also es geht um die Begegnung im Dasein. In der Freundschaft kann man den anderen seine ganze Existenzialität zeigen und man begegnet sich auch mit der. Und da ist es jetzt wichtig, ich bringe das kurz zu Ende, dann dann passt das. Also wir begegnen uns in unserem Dasein und wir können unsere ganze Existenzialität quasi, wir begegnen uns gegenseitig mit unserer Existenzialität und da geschieht so etwas möglicherweise wie eine Existenzialoffenheit. Existenzialoffenheit als eine wichtige Dimension der Freundschaft. Und Existenzialoffenheit bedeutet, dass es sich darum geht, das im Miteinander zu haben, was das Dasein ja auch unter anderem ausmacht. Das, was wir eben hatten mit der Zeit etc. Nämlich Existenzialoffenheit als sich zu öffnen dem Gegenüber und sich aber auch zu trauen. Zu trauen auf eine unbestimmte Zukunft. Zu trauen, Unsicherheiten auszuhalten in einer Freundschaft, in der Beziehung zwischen zwei Daseinsformen. Existenzialoffenheit bedeutet eine offene Haltung in der Unsicherheit dieser Offenheit. Was? Ja, okay. Also sich zu öffnen und trauen, sich quasi den anderen, also Existenzialoffenheit hat ein gewisses Risikofaktor. Wenn ich mich jetzt dir gegenüber öffne als Dasein, ja, da hat es einen gewissen Risikofaktor. Und ich sorge mich ja sowieso schon um mich die ganze Zeit, durch die Zeitlichkeit etc. Ja. Und in dieser Existenzialoffenheit ist es ein Öffnen auf ein gemeinschaftliches in dem Moment, was aber auch wieder geprägt ist durch die Zeit, durch unbestimmte Faktoren, durch Unsicherheiten, aber gleichzeitig ist es die Möglichkeit, ja auch verletzbar zu sein innerhalb dessen. Das ist Existenzialoffenheit. Es ist Offenheit. Ja, aber auch gleichzeitig diese Verletzlichkeit in der Zeitlichkeit, in der wir gebunden sind. Hast du ein Beispiel? Vielleicht so etwas wie, dass ich, wenn ich dir einen Zugang zu meinem tatsächlich Innerstes gebe, dann bin ich ja total verletzlich in dem Moment. Und ich muss dir ja auch dann vertrauen, dass du das vielleicht für dich behältst. Das können ja auch Geheimnisse sein, etc. Und das ist eine hohe... Ja, wenn ich da richtig auch mit umgehe. Genau, und dann... Nicht drüber lustig machen. Das hat eine Form von einer unbestimmten Zukunft ja auch. Ich weiß ja nicht, wie du damit umgehst, welche Auswirkungen... Ich könnte dann dein gesamtes Leben ruinieren. Genau, mein Dasein könnte dann in Gefahr geraten. Okay, und das, diese Existenzoffenheit sozusagen, genau, ja. das ist für ihn ein Merkmal von Freundschaft, habe ich das gerade richtig? Genau, weil man in der Freundschaft kann man den anderen seine ganze Existenzialität zeigen. Also nicht nur ein bisschen, vielleicht so ein Kumpel, ja. Kumpelin, keine Ahnung, da zeige ich so ein bisschen mich ja. Euch als Zuhörende zeige ich immer so ein bisschen mich ja. Aber in einer Freundschaft habe ich die Möglichkeit, habe ich den Raum, meine Gesamtheit, mein gesamtes Dasein zu öffnen, was natürlich ein hohes Risiko darstellt. Aber ich habe die Möglichkeit, in der Freundschaft diese Existenzialoffenheit zu begegnen. Okay, also es ist nicht dieses Smalltalk oder irgendwie so professionell, irgendwie, wenn man auf der Arbeit ist, rede ich natürlich auch mit Leuten und auch irgendwie locker und cool, aber ich würde jetzt auf der Arbeit nicht von meinen innersten, tiefsten Problemen reden. So, sondern das mache ich dann halt mit Freunden tatsächlich. So, mit Freunden tausche ich mich dann über genau so etwas aus. Absolut. Absolut. Und dieses Austauschen beinhaltet auch so etwas wie, ich überwinde in gewisser Weise auch so etwas, was wir Einsamkeit nennen, Vereinzelung. Ne? Also durch die Freundschaft habe ich auch die Möglichkeit, meine einsamen Momente oder meine Einsamkeit, die jeder Mensch vielleicht auch in gewissen Zügen kennt, auch dann die Möglichkeit haben, das zu überwinden und gleichzeitig diese Existenzialoffenheit im Gegenüber der Daseins, das stattfinden zu lassen. Ist das bewertet ihr das irgendwie? Ist das ein Appell? Ja, finde ich schon. Machen, weil es klingt ja erstmal auch eigentlich ja gut, weil es ist ja schön, eigentlich, so würde ich es jetzt zumindest bewerten, ich glaube, die meisten vermutlich auch, so einen Ort zu haben, wo man genau sich so offen sein kann, so in seiner gesamten Existenz. Ja, es hat einen gewissen... Und wenn das Freundschaft ist, dann haben Leute nicht 20 Freunde oder 40 Freunde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Deswegen sage ich auch immer nur, okay, ich habe so eine Handvoll Freunde, aber das sind auch wirklich Freunde. Weißt du, mit denen kann man dann wirklich genauso existenzoffen sein. Das kannst du ja nicht. Ja, ja genau. Es hat irgendwie beide Faktoren. Es ist irgendwie eine Wesensbestimmung und gleichzeitig für mich auch irgendeine Form von Appell, Idealismus, eine Idee von Freundschaft. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, beinhaltet auch das Folgende, nämlich Freundschaft als Möglichkeit, zusammen da zu sein. Freundschaft heißt, zusammen da zu sein. Und zusammen da zu sein heißt, es ist nicht nur eine bloße, emotionale, weiß nicht, Bindung oder Konversation oder was auch immer, sondern Freunde teilen eine bestimmte Wirklichkeit. Sie sind aufeinander bezogen. Sie haben eine gewisse Form der Offenheit, des Vertrauens, der Wertschätzung. Man kann gemeinsam, diese Möglichkeit, gemeinsam da zu sein. Und wir haben ja schon gemerkt, beim Dasein, da gehört es ja auch dazu, diese Unbestimmtheit, diese Zeitlichkeit, diese Endlichkeit, diese Sorge. Und das ist dann auch Teil des gemeinsamen Daseins. Also Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Das ist vielleicht auch so, ja. Also das wäre jetzt so, was ich jetzt da rausziehe, was ja auch super, das ist ja wertvoll, das ist ja viel gerade so. Aber ne, ich verbringe auch Zeit mit, weiß nicht, Arbeitskollegen oder sowas, die jetzt vielleicht nicht meine Freunde unbedingt sind. Aber mit denen bin ich natürlich nicht so existenzoffen wie mit meinen Freunden, dass wir wirklich auch über, weiß nicht, Geheimnisse oder sowas reden oder einfach Dinge, die einen wirklich beschäftigen, vielleicht auch belasten oder einfach einen tiefen Einblick in meine Seele denen gebe. Das dann vielleicht wirklich nur bei Freunden und vielleicht noch bei Familie. Aber klar, miteinander Zeit zu verbringen, ist natürlich auch ein großer Faktor, ne? Weil davon habe ich ja nicht unendlich viel. Das ist ja auch eine Art von Wertschätzung, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt gerne, liebend gerne sogar mit dir hier gemeinsam in einen Café und rede mit dir und bin gemeinsam mit dir da. Wenn man so will. Bin gemeinsam mit dir da. Ja, das gemeinsame Dasein. Absolut. Und in der Freundschaft zeigt sich auch die Bedeutung des Mitseins. Nächstes Wort. Mhm. Sprich, wir leben gemeinsam in dieser Welt und wir beeinflussen uns gegenseitig. Und das ja im Besonderen während Freundschaften, weil man ja dann auch eine existenzielle Offenheit im besten Falle hat. Und dann ist natürlich das, wenn man ganz offen ist, verletzlich ist, die Möglichkeit hat, den anderen auch sein Innerstes quasi preiszugeben, dann zeigt sich ja auch, dass wir ja gemeinsam durch die Welt gehen und dass wir uns dann ja auch beeinflussen, gegenseitig, miteinander, dieses Mitsein. In der Freundschaft erfahren wir die Dimension überhaupt des Mitseins und gestalten diese. Also wir haben die Möglichkeit, es zu erfahren, was es heißt, mit zu sein. Und wir gestalten das. Wir gestalten unsere Freundschaft, uns, unser Leben, unsere Wirklichkeit. Und gleichzeitig ist das Mitsein eine Form des Daseins in der Zeit. Also gleichzeitig ist das Mitsein eine Form des Daseins in der Zeit. Also Zeit heißt Wandel, Zeit heißt Veränderung. Und in der Freundschaft geht es auch darum, also in der Freundschaft geht es darum, im Mitsein das Dasein der Zeit anzunehmen und gemeinsam zu gestalten. Du hast dein Dasein, ich habe mein Dasein, im Mitsein gestalten wir unsere beiden Daseins. Und das ist auch etwas, was dann diese Zeit beinhaltet, nämlich diese Veränderung, der Prozess, der Wandel. Das meinte ich eben mit, dass das Mitsein gleichzeitig quasi auch eine Form des Daseins der Zeit beinhaltet und das gilt es dann auch anzunehmen und zu gestalten. Das war jetzt ganz viel, Das war viel, das sind ja auch irgendwie immer, ich habe auch das Gefühl so ein bisschen, wir haben vielleicht eine ähnliche Vorstellung, auch einfach intuitiv, auch einfach dadurch, wie wir leben, was Freundschaften sind, ne? Vielleicht sogar was besonders gute, besonders innige Freundschaften sind, ich glaube, wissenschaftlicher Ausdruck ist BFF, Best Friends Forever. Ja. Da haben wir ja auch einfach ein Gefühl für. Und ich habe gerade das Gefühl, dass Heidegger dieses Gefühl beschreibt, phänomenologisch vielleicht sogar. Ja, auf jeden. Auf jeden. Wow, wo sind wir 2004? Aber halt mit super starken Worten auch einfach, ne? Was ist ja tatsächlich. Phänomenologisch. Es ja, genau. Auch starke Worte haben mich ja damals auch gesagt in der Folge zu Husserl, wo wir uns mit Phänomenologie auseinandergesetzt haben. Es geht um die Begriffe zu finden für das, was wir da eigentlich erleben. Und das ist gar nicht so einfach. Da hatten wir doch so ganz komplizierte Sachen. Genau, da hattest du auch mal, okay, was ist irgendwie Musik? Protektion und so, ja. Ne, also, dass irgendwie ein Ton oder ein Musikton ist einfach irgendwie in der Gegenwart sein, aber gleichzeitig immer schon ein Stück in der Zukunft. Ja. Oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau. Ja, ist genau das. Ne? Aber ne, da werden so Sachen, wo jeder weiß, ja, okay, ich kenne Musik. Ne? Aber es ist interessant, da so rüber zu reden, phänomenologisch. Jetzt verstehe ich das auch irgendwie. Jetzt löst sich gerade bei mir so ein bisschen Knoten, weil es natürlich einfach auch interessant ist, okay, sich den Begriff Freundschaft so phänomenologisch, also beschreibend, anzugucken, aber so auf so einer super extremen Art und Weise. Deswegen ist es auch so kompliziert, das irgendwie vielleicht ein bisschen zu verstehen. Und ich hoffe, wir haben das so ein bisschen verstanden, gerade was das bedeutet oder wie Heidegger das gerade versucht zu beschreiben mit diesen Worten Dasein, Sein des Sein, Miteinander Sein. Aber es ist ja cool, ne? Aber ich meine nur, eigentlich weiß man das schon irgendwie. Ja, in sich drin. Aber es ist interessant, das zu versuchen, so hochzuholen und in Worten auszudrücken, was man denn da gerade fühlt vielleicht oder wie man das wahrnimmt, so eine Freundschaft. Ja, absolut. Und es sind ja auch große Begriffe. Und jetzt haben wir vielleicht eine ähnliche Idee auch von Freundschaft und vielleicht auch viele Menschen. Manchmal unterscheidet sich es dann ja doch nochmal irgendwie. Ne? Gibt es ja auch coole Ideen von Freunde müssen irgendwie die gleiche Hautfarbe haben oder wie auch immer. Ne? Gibt es ja oder dürfen nie lügen. Dann wird es irgendwie ein bisschen, aber... Da können wir im Kritik-Podcast gehen wir da vermutlich rein. Nee, das war nicht bei Heidegger, sondern so grundsätzlich können Menschen ja die Idee davon, also auch solche Ideen von Freundschaft haben. Ja, du hattest vorhin das auch schon so ein bisschen angeteased mit Kulturen. Ach so, ja, das darauf geben, könnte man eingehen. Ja. Sicherlich. Stimmt, oder auch sowas, also das ist ja schon, ne, da geht's wirklich, ja, also ist ja de facto einfach rassistisch und sowas, ne, also super stark, aber auch sowas wie, dass man vielleicht diese Existenzoffenheit, was du gerade beschrieben hast, vielleicht noch gar nicht so richtig erfahren hat. Ja. Ne? Das kann ja auch sein, dass man einfach noch nie so eine richtige Freundschaft hatte. Ja. Weil es ist ja auch nicht so leicht. Freunde zu finden ist gar nicht mal so leicht. Ne? Nee. Man ist mit so vielen Leuten im Kontakt und irgendwie kennt man dann doch auch einige Menschen, aber so richtig mit jemandem dann direkt auf so einer gleichen Wellenlänge zu sein. Man merkt das auch ziemlich schnell, wenn man mit jemandem befreundet sein könnte oder nicht. Ja, im Besonderen vielleicht sogar, weiß ich nicht, aber auch im Besonderen vielleicht spannend, wenn es um Geschwister geht. Also du kannst ja mein Bruder sein, per Definition, weil wir Teil einer gemeinsamen Elternschaft sind. Oder wir benennen das sogar als etwas, ich hätte keinen anderen Begriff, als zu sagen, ja, wir sind auch Freunde. Ja, weil Brüder ist nur erstmal was Biologisches vielleicht einfach. Ne? Okay, wir haben halt den gleichen Vater und gleiche Mutter. Hoffentlich, ja. Ich wollte gerade sagen. Weiß man immer alles nicht. Aber genau. Und das ist dann, Michael sehr existenzoffen. und das ist ja spannend, dass man auch da den Bezug zur Freundschaft eigentlich wiederfindet. Weil Freundschaft heißt auch eine gewisse Form der Geborgenheit im Gegenüber zu erfahren und in sich selbst dann auch zu erfahren, sich zu begegnen tatsächlich. Sich zu begegnen in der Welt, in der freien Welt, so sagen auch immer die ExistenzphilosophInnen, und auch sich als Daseinform auch in eine gewisse Form der Einzigartigkeit zu begegnen und dann gemeinsam in diesem Mitsein dein eigenes Dasein zu gestalten, weil du kannst dein Dasein gestalten. Du bist dazu verdammt. Du bist dazu verurteilt. Du bist in die Welt geworfen. Das ist existenzialistisch, okay. Naja, wir sind die ganze Zeit, wir sind hier beim Begründer, muss man sagen. Ja, ich weiß. Nur, dass wir jetzt nicht hier zu viel reinbringen, dachte ich gerade. Aber okay, ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Also jetzt gerade so ein bisschen, okay. Jetzt geht's weiter, so ein bisschen. Ein zusätzlicher Aspekt. Heidegger hat in seinen Vorlesungen und Schriften auch immer wieder die Relevanz der Sprache hervorgehoben. Die Relevanz der Sprache auch in Bezug zur Freundschaft. Und Sprache ist jetzt für ihn auch erstmal ein grundlegendes Medium der menschlichen Existenz, des Daseins. Also wir benutzen Sprache, Sprache umgibt uns sowieso. Und er sagt, wir erschließen die Welt, die anderen, und also wir erschließen uns die Welt natürlich durch die Sprache. Ja. Und die anderen begegnen wir ja auch mit Hilfe der Sprache. Und auch in der Freundschaft ist es so, sagt er, dass es eigentlich ein zentraler Aspekt dann doch auch die gemeinsame Sprache ist, sich das Verstehen des anderen. Also ein wichtiger Aspekt ist die gemeinsame Sprache. Und eine Gefahr der Sprache könnte sein, dass man so eine Banalität kommt in so ein. Man redet einfach nur so ein Gerede quasi und das hindert eigentlich einen daran, das eigentliche Wesen, das Dasein, ich meine jetzt mal dich, das Dasein, dein Daseins erfassen zu können. Dafür brauche ich auch das Instrument der Sprache, dazu brauchen wir eine gewisse gemeinsame Sprache, und dürfen nicht in so eine Gefahr der Banalität, der einfachen Begriffe, das einfache Gerede hineinfallen. Sonst ist es total schwer, in diese Existenzialoffenheit eintauchen zu können. Wenn ich jetzt einen Freund haben möchte, ne? Oder wenn ich jetzt gerade aufrechterhalten möchtest und genau. pflegen möchtest. Ja. Freundin. Weil das ist ja auch eigentlich eine interessante Beschreibung, dass es diese beiden Welten gibt. Weil tatsächlich nutzt man das ja auch so, wenn ich jetzt, wie gesagt, wieder auf der Arbeit bin, mit Arbeitskollegen, die auch wirklich nur Kollegen sind und keine Freunde, dann redet man ja auch nur in so einem, ne, Arbeitskontext zum einen und sonst irgendwie an der Kaffeemaschine halt in einem Smalltalk. So, da wird es ja jetzt nicht deep oder sowas. Und es wäre ja auch super weird, wenn es jedes Mal so super deep werden würde. Das heißt, man unterteilt das ja auch wirklich so. Genau, bei KollegInnen ist das ist auf jeden Fall. Absolut. Und die Freundschaft oder in der Freundschaft brauchen wir eine gemeinsame Sprache, weil die es uns ermöglicht, das habe ich eben ja auch gesagt, den anderen zu verstehen und auch Beziehung gestalten zu können. Also, und das ist dann auch, wenn wir das brauchen, dann klingt das wie so eine Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Ja. Na, also ein bisschen auch so, naja, lass uns doch mal die gemeinsame Sprache finden. Und das ist sicherlich auch ein Annähern innerhalb von Freundschaften oder von Menschen da sein, die sich begegnen, dass man sich annähert, okay, haben wir irgendwie die gleiche Sprache, klappt das? Also in der Freundschaft ist es auch ja wichtig, dass man die gemeinsame Sprache findet, weil gemeinsame Sprache finden heißt auch gemeinsam zu denken, gemeinsam zu handeln und darüber eine Möglichkeit findet, ja, seine Existenz oder die beiden Existenzen zu vertiefen. Und dann auch wieder geht es auch wieder um das notwendige Gestalten. Das schwingt quasi immer mit. Genau, es geht um eine gemeinsame Sprache. Könnte man jetzt auch wieder kritisieren. Ja. Lassen wir an der Stelle mal. Ja, aber es, wir bleiben dabei, ist einleuchtend, es geht um diese Existenzoffenheit auch überhaupt ausformulieren zu können, brauche ich das natürlich. Ja. Absolut, absolut. Also wir sind jetzt hier quasi auf den letzten Metern der heutigen Episode. Also diese Daseinsformen, die begegnen sich und das hat etwas mit Freundschaft zu tun. Ich glaube, das haben wir ganz gut heraus. Ja, Freundschaft ist ein gutes Beispiel, um diese Begriffe auch zu benutzen. Das meintest du ja auch, ne? Du wolltest dich eigentlich gerne mit Heidegger einfach beschäftigen und da ist Freundschaft einfach, was sich schön anbietet, scheinbar. Ne? Genau. Und um das jetzt da einen Abschluss zu finden, Heidegger betonte die Bedeutung der Freundschaft als eine Beziehung zwischen Daseinswesen und der Möglichkeit. Ne? Es ist eine Möglichkeit zur Existenzialoffenheit, ne? Also diese unbestimmte Zukunft, sich zu öffnen, Unsicherheiten auszuhalten, auch das Dasein offen zu halten. Ne? Also sich nicht selbst als schon definiert zu verstehen, sondern sich selbst im Prozess der Widersprüche vielleicht auch anzuerkennen, offen zu bleiben, open-minded. Man kann dafür viele Begriffe finden. Ja. Ja, und dann geht es auch sicherlich darum, gegenseitig die Einzigartigkeit, die Individualität anzuerkennen. Anzuerkennen bei sich selbst und auch beim anderen. Und ja, dass man im Mitsein seine Freundschaft gestaltet und gar nicht unbedingt abhängig macht von großen Werten und Normen und gesellschaftlichen Bedingungen. Jetzt meine Interpretation von Heidegger, sondern es geht wirklich um dieses Mitsein der Daseinsformen, der Daseinswesen, in diesem Mitsein, dieses Gestalten der eigenen Existenz. Und da ist zum Beispiel auch Sprache ein Medium, was total wichtig ist, was ja auch, das lasse ich jetzt so stehen, Sprache ja auch das Sein total beeinflusst. Und das Sein ja auch einen Ausdruck durch die Sprache findet. Das habe ich mir vorhin auch gedacht, als wir darüber geredet haben, als du meintest, okay, man setzt sich als das Sein im Sinne von, dass man auch eine Brille sich aufsetzt und dadurch das, so ist jetzt richtig irgendwie zu benutzen, dass alles andere, was da ist, quasi auch ja so beeinflusst, oder das so wahrnimmt, quasi das Dasein so wahrnimmt und das auch dann irgendwie so beeinflusst. Bestimmt alles jetzt nicht ganz richtig korrekt verwendet, die heideggerischen Begriffe, aber dass das natürlich auch durch Sprache ist ja auch immer, ist ja quasi, diese Brille ist ja Sprache. Ne? Das ist, was du vorhin meintest auch, ob rede ich jetzt von Mann und Frau oder rede ich plötzlich von diesem neuen Begriff Non-Binary? Wenn es den gar nicht gibt, wie soll ich denn dann das überhaupt verstehen? Das ist diese ontologische Basis, ja. Wie soll ich es dann verstehen? Existiert Wie soll ich diese ontologische Basis verstehen? Ja, genau, dann existiert es einfach nicht. Wenn du den Begriff nicht hast, existiert es nicht. Ja. Wenn du den Begriff findest, dann verändert sich die Welt und dann existiert es. Dann ist eine Existenzaussage, dann ist es so. Naja, dann geht es um das Ist. Also bei ihm geht es auch ganz viel um das Ist. Was ist das, da eigentlich? Ja. So. Das ist eigentlich spannend, was, also wie, zum einen, wie gerade aktuell viel über Sprache diskutiert wird, ne? Also Thema Gendern und sowas ja auch, oder generell auch einfach neue Begriffe, und man sieht das auch immer wieder, dass auch gewisse Minderheiten einfach sich neue Begriffe ausdenken, um erstmal überhaupt eine Sprache dafür zu finden, was hier überhaupt gerade stattfindet. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, Mansplaining oder sowas. Ne? Ja, wenn da irgendwie Männer dir versuchen, die Welt zu erklären, obwohl du als Frau dich eigentlich viel besser damit auskennst. Ja. Ne? So, das auf der einen Seite, dann Leute, die sagen, ach, das ist doch nur Sprache irgendwie, das hat doch gar nicht so viel einen großen Einfluss, ne? Das sind irgendwie so irgendwelche woken Ideen, die irgendwie eigentlich Quatsch sind, so. Was soll denn das jetzt groß verändern, ob ich jetzt Astronaut oder Astronautin sage? Und dann gleichzeitig aber auch eine, vor allem in den letzten Jahrhunderten, enorme philosophische Richtung ist das ja geworden, eine enorme philosophische Disziplin, auch sich mit Sprache auseinanderzusetzen. Ne? Also es ist ja irgendwie in den letzten Podcasts kam es einfach immer wieder vor, dass man, okay, was meinst du auch, linguistischer Turn oder sowas hattest du? Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist, ja, auf jeden Fall, aber die unterscheiden sich komplett. Also linguistischer Turn und Heidegger, die sind ganz schwer zueinander, also wüsste ich jetzt nicht wie, dass man die zusammenbringt. Das ist nochmal was anderes, dieses phänomenologische Betrachtung, existenzphilosophisch aufgeladen, und der linguistische Turn, der dann doch nochmal noch eine andere Idee von Sprache beinhaltet, aber nichtsdestotrotz, und das ist das, was du vielleicht auch sagen willst, oder anders gesagt, naja, das ist das, was auch übrig geblieben ist, was die Philosophie ausmacht, ist Sprache, und das ist auch in Ordnung. Ja. Und deswegen war es heute Begriffsarbeit. Also es war eigentlich nur, wir klären, was meint Dasein, Sein und Seiendes so vielleicht. Ja, und gehen dann auf Freundschaft. Und dann haben wir, genau, und dann haben wir eine gewisse, ja, dann können wir das beziehen auf etwas. Aber es sind erstmal, es sind Begriffe. Und wir verstehen dadurch vielleicht uns besser, wenn wir auch Begriffe klären. Und auch Begriffe neu schaffen. Doppeldeutigkeiten uns erlauben. Innerhalb von Begriffen auch. Na, also bei, das vielleicht noch beim Aufnahmeschluss gleich noch verkehren. Genau, fallen mir nämlich auch gerade so halbe philosophisches Halbwissen dazu ein, was ich natürlich immer gerne raushauen würde, um zu sagen, hey, ich kenne andere Philosophen auch noch, ich habe ein bisschen was gelernt in den letzten Jahren. Aber ich will jetzt auch jetzt hier nicht zu viel Verwirrung stiften, indem ich jetzt einfach random irgendwas sage. Insofern, also mega cool, fand ich echt gut. Ne? Vor allem dieses, okay, phänomenologisch sozusagen, ne? Beschreibend, mit diesen Begriffen ein Phänomen beschreiben, in diesem Falle jetzt Freundschaft. Und das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dass man jetzt, bestimmt gehe ich am Ende dieses Podcasts mit, dass ich die Freundschaften so wertschätze und sowas, stimmt auch. Ne? Also gerade dieses, okay, gemeinsam Dasein, Existenz, offen sein, was ja auch einen selbst dann quasi voranbringt, so, weil das, was er jetzt gesagt hat, im Sinne von, dass du formst dann ja auch dein eigenes Dasein immer weiter. Ne? Also, dass man ja auch im Austausch. Du musst es ja eh formen, dann mach es doch im Mitsein und nicht im alleinigen Dasein. Ja. Weil da ist die Gefahr der Einsamkeit und der Sorge so groß, da brauchst du Bewältigungs-Coping-Strategien. Ja, und das ist, also sind ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, wirklich alles gute Werte. So. Es hat eine hohe philosophische Relevanz und hat ja auch, wie gesagt, sehr viel geprägt. Ja, sehr viele DenkerInnen. Ich, fand ich cool. Das war's, ne, Micha? Das, hast du nicht auf deinen Zettel das war's stehen? Für heute, wenn es um Heidegger und dem Thema der Freundschaft geht. Ja, super. Vielen lieben Dank, Micha, fürs Vorbereiten. Vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, Spotify, wo auch immer ihr das gerade hört, da. Kommentare bei iTunes. Kommentare, aktiviert die Glocke. Kann man, glaube ich, auch machen bei Spotify mittlerweile. Damit man immer sofort mitbekommt, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Tut uns leid, dass ja jetzt letzten Monat keine Folge veröffentlicht wurde. Das erste Mal, ich glaube, seitdem es uns gibt, also seit 3 Jahren oder so. Mehr als 3 Jahre. Ja, dass wir jetzt mal einen Monat lang keine Folge veröffentlicht haben. Sonst machen wir das immer. Was, auch krasses, ehrlich gesagt, wenn ich gerade so drauf blicke, jeden Monat das hier durchzuziehen. Ja. Vor allem auch von dir da, wie du das immer vorbereitest. Also großen Respekt an dich, Micha. Vielen Dank nochmal fürs Vorbereiten. Und es gibt noch ein paar Leuten, denen wir Danke sagen müssen, weil wir haben natürlich, wir sind auf den ganzen Plattformen. Wir sind bei Patreon. Aha. Wir sind bei Steady. Aha. Und ihr seid auch schon da, ihr da draußen, und unterstützt uns da fleißig. Und einige Leute, die uns ganz besonders doll supporten auf diesen Plattformen, werden hier immer noch dankend erwähnt. Und das sind folgende Personen: Cleo, Erik, Hanna, Marc und Mehmet. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank natürlich auch an alle anderen, die uns auch noch supporten und hier fleißig mithören, reinhören und Spaß an diesem ganzen Projekt hier haben. Vielen Dank, Micha. Vielen Dank an euch da draußen. Und macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.